Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags ganz offene, ganz freie Themennacht für alle Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 23. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, also es geht darum, dass halt meine Mutter vor 11 Wochen gestorben ist am Brustkrebs und dass wir sie halt die ganze Zeit begleitet haben. Ja, vorige Woche? Nee, vor 11 Wochen. Vor 11 Wochen, ich hab's nicht verstanden. Am 30. Januar an dem Geburtstag von meinem Bruder. Mhm. Wie viele Geschwister hast du noch? Also ich habe eine große Schwester, die ist 27 und einen jüngeren Bruder, der ist 19. Mhm. Und wie alt ist eure Mutter geworden? 46. Noch sehr jung? Ja. Mhm. Und sie hatte Brustkrebs, wie du sagtest? Ja. Ja. Wie lange war sie erkrankt? Seit November 2008. Wie war das damals, als ihr zum ersten Mal von der Diagnose erfahren habt? Ja, also das fing halt so an mit einer Stanze, die gemacht worden ist. Und da kam halt raus, dass es halt kein Krebs ist. Aber meine Mutter hatte halt so Schmerzen und dann hat sie gesagt, sie lässt sich den Tumor halt entfernen. Was ist Stanze? Eine Stanzbiopsie, da wird eine Probe entnommen aus dem Tumor. Mhm, mh. Und da wurde halt gesagt, dass es halt kein Krebs ist. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich möchte trotzdem, dass es entfernt wird, weil ich halt so Schmerzen habe. Und dann hat man das entfernt und am nächsten Tag lag dann halt auf dem Tisch, dass es Brustkrebs ist. Ja. Und dann musste nochmal nachoperiert werden im Januar. Und dann ist das aber auch nicht so hundertprozentig gelaufen, man hat keinen Krebs mehr gefunden und dann hat meine Mutter gesagt, das kann nicht sein, dass man keinen Krebs mehr findet, da muss was sein, aber sie war zu der Zeit einfach nicht in der Lage, nochmal ein MRT machen zu lassen und hat gesagt, ich mache erst die Chemo, um zu gucken, ob die... Warum glaubt ihr denn, entschuldige, wenn ich unterbreche, warum glaubt ihr deine Mutter, da muss was sein noch? Weil, man gesagt hat, das war ein bisschen die Ränder bösartig und ein bösartigen Tumor entfernt man halt mit Sicherheitsabstand und das hat man damals halt nicht gemacht. Ach so. Und dann ist es halt so gewesen, dass meine Mama sich der Chemotherapie unterzogen hat von März bis Juni letzten Jahres. Mhm. Und dann hat sie mit ihrem Frauenarzt abgesprochen, dass dann nochmal ein MRT der Brust gemacht wird. Mhm. Und das MRT sah genauso aus wie das, was man damals im Dezember für die OP im Januar gemacht hat. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, dann lasse ich mir jetzt die Brust halt chirurgisch entfernen. Mhm. Und dort hat man dann den alten Tumor gefunden mit allem drum und dran. Ach so, den Haupttumor, den... Ja, das, was man hätte im Januar entfernen müssen, so, das hat man dann in der entfernten Brust nochmal gefunden. Das heißt, da ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Genau. Und dann... Wenn deine Mama richtig behandelt worden wäre, hätte sie das vielleicht überleben können. Ja. Kann man das so sagen? Ja, das wissen wir halt nicht so hundertprozentig. Vielleicht auch nicht. Man weiß es halt nicht, ne? Das heißt, deiner Mutter ist diese, ja... sind diese Seltsamkeiten durchaus bewusst gewesen zum Schluss. Ja, sie hat sich, ihr war das halt klar von sich aus, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Wie ist sie denn damit umgegangen, mit diesem Wissen, dass wahrscheinlich was, mit der Vermutung, dass wahrscheinlich was schiefgelaufen ist? Ja, immer noch mit der Angst halt, aber immer noch mit der Hoffnung, ja, ich habe ja die ganze Zeit eine Chemotherapie bekommen und wenn der Tumor halt jetzt doch drin ist oder das, was halt stehen geblieben ist, was man hätte noch mit Sicherheitsabstand entfernen müssen. Du hattest gerade gesagt, dass sie kurz nach dem ersten Eingriff nicht die Kraft zu einem weiteren MRT hatte. Ja. Warum nicht? Ja, weil die Brust wird ja dann quasi in dieses MRT eingespannt und meine Mutter war ja dann gerade operiert, brusterhaltend. Ach so. Und sie hat gesagt, das macht mir solche Schmerzen, dass ich die Schmerzen einfach nicht aushalte. Ja, verstehe. Und deswegen. Ab wann wusstet ihr denn dann im letzten Jahr, es gibt keine Rettung mehr? Das fing dann an, nachdem halt die Brust entfernt wurde, dass, wie gesagt hatten, die Ärzte halt, wir möchten, dass halt noch eine Chemotherapie gemacht wird. Und meine Mutter sich dagegen gewehrt hat, weil sie gesagt hat, ja, die Lymphen waren frei, das haben sie mir selber gesagt. Hm. Ich war bis jetzt in der Chemo, wieso sollte ich halt noch mal eine Chemotherapie machen? Hm. Und dann sind wir halt auch noch in der Uniklinik in Köln gewesen und die haben dann alles noch mal mit in die Tumorkonferenz gegeben und die haben dann auch gesagt, ja, wir empfehlen noch eine weitere Chemotherapie, hm, bis wir dann halt ein Zentrum in Gladbach gefunden hatten, die gesagt hatten, keine Chemo, aber dafür Antikörper, das ist so eine neue Art. Also es wurde eine ganze Menge gemacht. Genau. Wann war denn, in welchem Monat wusstet ihr denn, es hilft nichts mehr? Eigentlich im September, als wir wussten, dass der Krebs gestreut hatte in der Leber und in den Knochen. Ah, und ja, seit dem 14. Januar wussten wir, dass meine Mutter auch Hirnmetastasen hat und darüber ist sie dann innerhalb von 16 Tagen gestorben. Hatte deine Mutter einen schweren Tod? Ja, wir waren bei ihr und sie ist halt in dieses Leberkoma gefallen. Aber sie hat halt an dem Mittwoch vorher beschlossen, dass sie keine Therapien mehr macht. Was heißt Leberkoma? Wenn die Leber nicht mehr arbeitet, dann stimmt ja auch was mit der Blutgerinnung nicht und dann vergiftet sich der Körper ja quasi selber. Mhm. Ist das eine, im weitesten Sinn des Wortes, eine Gnade, dass man in dieses Koma dann fällt, um nicht weiter das ertragen zu müssen? Ja, also sie hat halt da gelegen und schon laut gestöhnt und dass wir immer gedacht hatten, dass sie halt so Schmerzen hat, aber die Ärzte haben halt auch immer wieder Morphium gespritzt und dann kam halt noch eine Seelsorgerin und dann wurde meine Mutter von einem auf einen anderen Moment halt ruhig, ja, was halt auch total komisch war irgendwie. Und dass man irgendwie merkte, dass da vielleicht jemand noch fehlte, der zu ihr gesprochen hat und gesagt hat, ja, ihre Familie ist bei ihnen und die sind bereit, sie gehen zu lassen. Also die ganze Familie war da? Also meine Geschwister, und der mein Papa, ja, und der Freund von meiner Schwester. Und die Seelsorgerin? Genau. Mhm. Und die Seelsorgerin hat dann zu deiner im Koma sich befindlichen Mutter gesprochen, die Familie ist hier? Genau. Hat die das auch so gesagt, die Familie ist hier und ja, sie können gehen? Ja, ja. Genau. Und da wurde deine Mutter ruhig? Genau. Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Ja, ist das auch. Das also heißt, eigentlich war sie gar nicht mehr bei Bewusstsein, aber irgendwie scheint sie es mitbekommen zu haben. Ja. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis sie gestorben ist? Eine Stunde. Nur eine Stunde? Ja. Also ist sie dann auch ruhig geblieben? Ja, also mein Bruder, das war ja der Geburtstag von meinem Bruder. Und also wir haben halt alle so die Hand bei ihr gehabt und hatten selber so die Hände aneinander alle. Und mein Bruder hatte so die Schulter auf dem, also den Kopf auf Mamas Schulter liegen und dann merkte man halt, dass der Atem immer leiser wurde und immer weniger wurde und das Herz, das wurde halt auch immer weniger, dass das schlug und dann hat mein Papa halt noch gesagt, so zum Franz, zu dem Freund von meiner Schwester, er sollte doch jetzt mal bitte das Fenster aufmachen, weil es halt auch so warm war und das war halt im Krankenhaus, wo sie gestorben ist und dann ist nur so ein Windzug raus und rein und in dem Moment hat das Herz aufgehört zu schlagen. In diesem Moment, als ihr wusstet, in dieser Minute, dass sie gestorben ist, was habt ihr da getan? Wir haben erzählt, wir sind bei ihr geblieben, wir haben geweint. Mhm. Mein Onkel ist nachher noch vorbeigekommen, Mamas Bruder, um halt nochmal richtig Abschied zu nehmen. Meine ganze, also der Rest der Familie war halt mittags schon da, aber das, um halt Abschied zu nehmen. Aber wir wollten halt auch nicht, dass halt, weiß ich nicht, 15 Leute da sind, sondern dass dann wirklich nur halt unsere Familie, also die Kleine. Wie lange wart ihr, oder genauer gefragt jetzt auch du, wie lange warst du noch bei deiner verstorbenen Mutter? Die ist um 10:45 gestorben. Wann ist sie gestorben, wie viel Uhr? Abends um 10:45. Mhm. Ja, so bis 12:30. Mhm. Also wir haben wirklich noch eine Zeit lang gesessen und erzählt und ja. Deine Mutter war ja bis kurz vor ihrem Tod dann ansprechbar. Ja. Also bis ein paar Tage vorher, auf jeden Fall, ne? Ja, bis an dem Freitag halt, aber man merkte halt schon halt in der Woche, dass es halt so nachgelassen hat, weil sie halt voll vom Morphium war. Ja. Hat sie zu euch oder zu dir noch etwas Bestimmtes gesagt zum Abschied und am Ende? Nee. Also das war so, dass halt mein Vater war mit dem Freund meiner Schwester auf dem Weg zu meinem Bruder, der spielt in Freiburg Eishockey und der hatte ein Spiel in Stuttgart. Der wollte den besuchen gehen, weil es halt sein Geburtstag war und ich war mit meiner Schwester halt zu Hause und wir wollten dann halt tagsüber ins Krankenhaus fahren. Und dann war es halt so, dass meine Schwester und ich morgens ins Krankenhaus gerufen worden sind, beziehungsweise mein Vater hatte uns hingeschickt, er hätte einen Anruf bekommen, der Mama wird es nicht gut gehen. Mhm. Er würde jetzt nur noch dafür sorgen, dass mein Bruder irgendwie halt dahin kommt und die Chance hat, auch Abschied zu nehmen. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Schwester hin und dann hat sie noch einen Anruf getätigt mit ihrer Dame. Aber die Mutter hat nichts Besonderes, Außergewöhnliches mehr zu euch gesagt zum Schluss? Nee. Das nicht. Hast du dich denn so in den Wochen oder Monaten vor ihrem Tod über ihren Tod und ihr Ende unterhalten? Ja. Wie hat sie es denn aufgefasst? Wie ist sie damit umgegangen? Ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir zurückbleiben. Mhm. Das war, glaube ich, das Schlimmste für sie. Und halt, also, dass sie sich nicht mehr um euch kümmern kann? Ja. Ja. Wie ist es denn jetzt für dich? Du bist ja auch erst 23 Jahre alt und du hast jetzt sehr früh deine Mutter verloren und auf eine sehr schlimme Art und Weise und du hast jetzt Bilder vor Augen, die du dein Leben nicht vergessen wirst. Wie geht es dir? Wie gehst du damit um zurzeit? Also ich bin halt in psychologischer Behandlung. Mhm. Also einmal die Woche gehe ich da hin. Das hilft mir auch. Mir hilft, wenn ich darüber reden kann. Mhm. Sie fehlt. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Und sprichst du mit deinen Geschwistern viel über die Mutter? Ja, also mein Bruder ist halt eher so verschlossen, aber schon, dass wir uns halt auch darüber unterhalten. Mhm. Und ja. Für deinen Bruder ist es ja auch insofern besonders schlimm, weil jetzt immer, wenn er Geburtstag hat, wird er an den Todestag der Mutter denken. Ja. Das ist ja jetzt, war ja genau an dem gleichen Tag. Ja. Mhm. Wie hast du die Beerdigung empfunden? Ja, also total schön. Also, weil wir halt, meine Mutter ist in einem Friedwald begraben, aber in den Niederlanden. Mhm. Und das war halt sehr frei und offen. Und das war halt im engsten Familien- und Freundeskreis, halt ganz klein. Mhm. Auch an einem anderen Tag, als das die Trauerfeier war. Mhm. Und meine Mutter ist halt beigesetzt worden in einer Urne, die ich auch noch selber bemalt habe. Kannst du denn, ich gehe mir davon aus, dass du irgendwo in Deutschland wohnst. Ja. Das heißt, es ist ein weiter Weg in diesen Friedwald. Nur dreiviertel Stunde fahren wir. Ah ja. Aber alles andere, was in Deutschland gewesen wäre, wäre weiter weg gewesen. Warst du denn schon einige Male wieder dort? Ja. Ja. Du sagst, deine Mama fehlt dir. Ja. Das ist ja auch ganz verständlich. Ja. Es ist ja auch ein ganz großer Schmerz und etwas Unvergleichbares, wenn die Mutter stirbt. Ich glaube, dass das noch sicher noch sehr lange sein wird, dass du traurig bist, weil es ja noch gar nicht lange her ist. Mhm. Aber du hast recht, es ist natürlich gut, wenn man darüber spricht. So hast du es ja gerade auch ausgedrückt, dass dir das gut tut, auch wenn du... Kannst du mit deinem Vater darüber sprechen? Ja, schon. Mhm. Hast du das Gefühl manchmal, sie beobachtet dich, dass sie bei dir ist? Ja, ich glaube schon, dass sie in gewisser Weise bei mir ist und weiß nicht, wenn ich zum Beispiel im Garten bin, und das war mal ihr größtes, ihr Garten halt, dass ich dann immer denke, ja Mama, und jetzt so, ne? Mhm. Oder? Dann wird sie sich jetzt freuen, wenn die Blumen anfangen zu blühen, jetzt im Frühling, und da hat sie wahrscheinlich Lieblingsblumen gehabt, die man dann besonders pflegt und immer dann an die Mutti denkt, wenn man die Blumen gießt. Ja. Mhm. Das tut mir sehr, sehr leid, Sarah, was du erlebt hast und dass du deine Mutter verloren hast. Das tut mir sehr leid und ich erahne, was ihr auch mitgemacht habt in den letzten Jahr an Angst und Hoffnung auf und ab. Ja. Der Kontakt zu dem Psychologen, der ist regelmäßig. Ja. Ist das gut für dich? Hast du ein gutes Gefühl? Ja. Ja. Ich möchte dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte jetzt sprichst. Meine Psychologin heißt Magdalena. Die hat auch mitgehört jetzt und dann bitte ich dich aufzulegen und dann ruft die Magdalena dich an. Okay. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr, sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Das wird sicher noch viele traurige Stunden geben. Aber sei tapfer, das hätte deine Mama auch gewollt. Da bin ich ganz sicher. Okay. Und deine Mama hätte auch gewollt, dass du irgendwann auch ein glückliches Leben führst. Ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig bei aller Traurigkeit, dass man sich das vor Augen führt. Ja. Aber im Moment darfst du auch richtig noch ganz, ganz traurig sein. Das finde ich normal. Ja. Liebe Sarah, du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Nummer für euch, wenn ihr auch gerne hier mit mir sprechen wollt, im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich, zu Daniel, und der ist 31. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Was ist dein Thema? Ja, Thema ist wohl etwas versteckter. Ich habe Panikattacken seit über einem Jahr. Du hast, ich habe akustisch nicht verstanden, du hast Panikattacken, ja. Das letzte habe ich nicht verstanden, im Jahr? Vor einem Jahr. Ach, vor einem Jahr. Seit über einem Jahr so. Habe ich Panikattacken, ja. Ich war letzten Mai unterwegs, ganz normal spazieren. Wir haben Badminton gespielt in der Gruppe, in der Clique, wie auch immer. Ja. Am Nachhauseweg hatte ich einen Zusammenbruch. Und hat hyperventiliert, bin zusammengebrochen, auf der Bank dann im Park gelegen, wenn man so möchte. Und also nicht zu Hause, du bist nicht nach Hause gegangen, hat sie einen Zusammenbruch, sondern auf dem Weg nach Hause. Ich bin nach Hause gekommen, ja. Sondern ich bin am Weg nach Hause zusammengebrochen, habe hyperventiliert. Einfach so? Einfach so, aus heiterem Himmel. Du warst nicht besonders erschöpft? Nee, nicht wirklich. Mir ist gut gegangen und wirklich aus... Wie wenn mich der Blitz getroffen hätte, bin ich zusammengebrochen. Warst du alleine? Nee, ich war mit meiner Freundin unterwegs und einer Bekannten. Wir haben Badminton gespielt, wie gesagt. Naja. Ich habe früher, muss ich dazu sagen, sehr viel Alkohol getrunken, allerdings an diesem Tag nicht. Was heißt denn das? Du bist dann zusammengebrochen. Was heißt das konkret? Mir wurden die Knie wurden weich. Ich habe Angst, einen Angstzustand bekommen. Hab gedacht, ich sterbe, jetzt ist es vorbei. Hab gedacht, es ist ein Herzinfarkt. Bist du zu Boden gesunken? Ja, ich bin zu Boden gesunken. Meine Freundin hat mich noch gerade aufgefangen. Wie lang? Hat mich auf eine Bank, also auf eine Parkbank, praktisch hinmanövriert, und dann ist der Sanitäter gekommen. Achso, es wurde jemand benachrichtigt? Ja, also ich habe dann in meiner Panik noch gesagt, bitte rufen Notarzt. Ich glaube, ich sterbe. Bist du dann in ein Krankenhaus gekommen oder haben Nein, die dich da? Der Sanitäter meinte wohl bloß, es ist Hyperventilieren. Ja, also Hyperventilieren heißt, man atmet normal. Zu schnell und zu intensiv ein. Genau, richtig. Ja. Und dann bist du wieder fit gewesen? Nee, auch nicht wirklich. Ich bin noch zitternd nach Hause gekommen. Ja. Nach dem ganzen Hin und Her. Und seitdem leide ich unter massiven Panikattacken. Was heißt das, Panik? Vor was hast du Panik? Entschuldigung, ich habe seit einer Operation ein leichtes Hustenproblem. Ja. Operation? OP-Fehler. Was für eine Operation? Mandel-OP, und die haben da was falsch gemacht. Wann war das? Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Ja. Du wolltest mir gerade erklären, vor was du Panik hast. Ich habe plötzlich Panik zu sterben. Ach so. Das heißt, ich kriege auf einmal Angst, ich bekomme keine Luft mehr. Ich habe auf einmal Angst, ich sterbe. Ich habe Angst, es ist, weil mein Herzrhythmus sich verändert, also, dass es ein Herzinfarkt ist. Also es geht in der Panik immer darum, dass du Angst hast zu sterben. Ja, genau. So kann man es eigentlich nennen. Wie oft hast du denn solche Panikattacken? Oder hast du gar keine mehr gehabt nach diesem einen Vorfall? Ich habe diese Panikattacken nunmehr seit einem Jahr, und das täglich. Ach so. In der Art und Weise, wie du es gerade geschildert hast? Richtig, richtig. Täglich? Täglich. Ich habe wirklich, ich stehe auf. Ja. Ich stehe auf. Es kann mir wunderbar gehen. Der Tag ist schön. Mhm. Der Tag ist toll. Es ist schönes Wetter. Ich kann kurz vor die Haustür gehen und auf einmal... Aus heiterem Himmel? Aus heiterem Himmel. Ich kann es nicht kontrollieren. Aber da sind doch dann nicht immer Leute bei dir. Wie berappelst du dich dann wieder? Ja, meine Freundin ist meistens bei mir, die fängt mich meistens auf. Gott sei Dank, dass ich diese Frau habe, ganz ehrlich. War denn schon mal eine Situation, wo du alleine warst und das ist ja, passiert? Ja, es war schon eine Situation, und Gott sei Dank war diese Situation, nachdem ich beim Arzt war, bei meinem Allgemeinarzt. Der hat mir ziemlich Hämmer verschrieben, wenn man so nennen darf. Nennen sich Tavor oder Lorazepam. Die Leute, die jetzt... Okay, erzähl mal die Situation. Wo ist es denn passiert, als du alleine warst? Ich bin nur vor die Haustür gegangen und wollte den Müll runterbringen. Hm. Wird jedes Mal ein Krankenwagen geholt? Nicht jedes Mal. Dank diesen Lorazepam. Tavor ist natürlich ein sehr starkes Beruhigungsmittel zum Beispiel auch. Ja, genau. Lorazepam ist nichts anderes. Es ist und das nimmst nur du, ein anderer Name ist der Tavor. Und das nimmst du ein und dann geht's dir ein bisschen besser? Dann werde ich einigermaßen ruhig. Ich weiß, dass diese Tabletten süchtig machen. Allerdings mit Vorsicht sind die Dinger zu genießen. Ja, ich weiß, dass diese Tabletten süchtig machen. Nimmst du die denn jeden Tag? Nein. Ich versuche, sie so weit wie möglich hinauszuzögern. Also die letzten Tage, das ist auch der Grund, warum ich bei dir anrufe, nehme ich sie verhäuft oder verstärkt, wie man es immer nennen möchte. Du hast sie heute auch schon genommen? Nein, heute habe ich mich gezwungen, sie nicht zu nehmen. Aber du hattest heute schon eine Panikattacke. Ich hatte heute schon eine Panikattacke. Ich habe mich in diesem Sinne mit einem Schluck Melissengeist wieder runtergezogen. Ja, ich möchte jetzt nichts dazu sagen, wie es geschmeckt hat. Wie runtergezogen? Also beruhigt oder wie? Ja, beruhigt. Ja, Melisse beruhigt bekanntlicherweise und Melissengeist logischerweise. Also, nochmal gefragt oder nochmal so klargestellt. Du hast Angst, dass du einen Herzinfarkt bekommst, dass du stirbst. Richtig. Du hast Angst, dass du keine Luft mehr kriegst vielleicht Richtig. Und erstickst. Ja. Also, dass alles irgendwie passieren könnte, dass du plötzlich tot bist. Richtig. Hast du Angst vor dem Tod? Angst vor dem Tod, glaube ich. Also früher hatte ich keine Angst vor dem Tod. Heute habe ich Angst vor dem Tod, weil ich nicht weiß, was danach ist. Ich weiß nicht, was macht meine Tochter danach. Du hast ein Kind. Und ich denke, das ist mein größtes Problem. Wie alt ist das Kind? 6 Jahre. Ja. Es lebt momentan im Heim. Ich habe lange Jahre um die Kleine gekämpft, habe immer vor Gericht Recht bekommen und seitdem ich so krank bin, wie gesagt, ich habe mich in gerichtlichen Sachen schlau gemacht. Ich weiß mittlerweile die Paragraphen auswendig, wahrscheinlich wie der Anwalt. Seit, wie gesagt, einem Jahr kann ich nicht mehr weiter. Ich war früher, wie man in Bayern sagt, ein gestandenes Mannsbild. Was hast du denn beruflich gemacht früher? Ich hatte eine eigene Firma, ich war Handelsvertreter. Und jetzt kannst du gar nichts mehr machen? Ich komme nicht mal mehr vor die Haustür. Ich traue mich nicht mal mehr vor die Haustür zu gehen, weil ich Angst habe, ich klappe zusammen. Du bist jeden Tag zu Hause? Du hast immer Angst, dass was passiert? Ich bin seit über einem halben Jahr nur noch in der Wohnung. Ich komme kaum noch raus. Jetzt will ich dich nochmal zu dem Arzt fragen. Dieser Arzt verschreibt dir nur die Pillen? Ja, auch nichts anderes, weil ich seit über einem halben Jahr nach einem guten Psychologen suche, ja. Aber keinen Psychologen finde, der sich meiner annimmt in der Hinsicht, weil sie alle ein Jahr Vorlaufzeit haben für Termine bei mir im Umfeld, wo ich von meinen Panikattacken her damals noch hin hätte können, wo ich es mir noch zugetraut hätte. Es wird immer schlimmer. Hast du dich schon mal bei jemandem, ich meine, es vergeht ja immer mehr Zeit, hast du dich mal vor ein paar Monaten schon mal irgendwo angemeldet? Ich habe mich schon, weiß Gott was, in Kliniken angemeldet und dergleichen. Mittlerweile habe ich nicht mehr mal die Kraft, mich irgendeinen öffentlichen Mitteln zur Klinik zu bewegen. Ich hab Panik, nur noch vor die Haustür zu gehen. Meine Krankenkasse zahlt keine nicht kassenzugelassenen Psychologen, auch wenn ich da gerade am diskutieren bin, aber die könnten mir helfen, zumindest vor die Haustür zu gehen, dass ich wieder die Krankenkasse zahlt nicht krankenkassenzugelassene Psychologen? Nein, nicht Krankenkasse. Ach, nicht Krankenkasse, verstehe. Ja. Es gibt da wohl eine Klausel, aber ich brauche dazu, dass sie das zahlen. Also ein psychologisches Gutachten. Heißt, ich muss erst wieder zu einem Psychologen, der einen Dreivierteljahr Vorlaufzeit hat für einen neuen Termin. Ist mir schon klar. Das Problem ist mir klar, ja. Aber die Situation ist ja nun sehr krass und sehr ernst bei dir. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass das so in den letzten Monaten sogar noch schlimmer geworden ist? Ja, natürlich. Es ist auf jeden Fall schlimmer geworden. Hast du denn, man denkt ja, ich meine, du bist ein 31-jähriger Mann, du hast ja wahrscheinlich auch viel über dich nachgedacht. Hast du irgendwie nur mal so vielleicht auch laienhaft, aber manchmal sind die laienhaften Dinge die richtigen Sachen, vielleicht so eine Richtung, eine Idee, woher das rühren kann bei dir, was da los ist? Das kann ich ganz genau sagen. Ja. Ich habe sehr viel nachgedacht und ich habe auch, was Psychologie angeht, sehr viel gelesen und mich auch sehr viel reingedacht. Es geht sehr wohl sehr weit zurück in meine Kindheit über eine Sache, die ich im Internat erlebt habe. die du im Internat erlebt hast. Ja, ich war in einem Knabeninternat. Und ja, es ist wohl so, dass ich da... Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen durchatmen muss. Dass du dort missbraucht worden bist? Ja. Ist wohl so, ja. Mhm. Kann man wohl so nennen. Wie alt warst du da? Ich, oh Gott. Wie alt war ich? Ich glaube 10. Mhm. 10 oder 10. Einmal passiert oder öfter? Öfter. Öfter. Von einem Lehrer? Von einem Erziehungsbeauftragten, wenn man so möchte. Mhm. Und nicht nur von dem, sondern auch von meinen, ich rede jetzt einfach mal von Missbrauch, auch von meinen Mitschülern. Oder mit. Von Älteren? Nö, eigentlich von Gleichaltrigen. Mhm. Also wie auch immer, es sind schlimme Sachen vorgefallen damals. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als ich ins Internat kam. Mhm. Es hieß, bist du rechts oder links? Mein Vater war damals aus Kamerun, also mein damaliger Stiefvater, den meine Mutter geheiratet hat, wohlgemerkt. Also ich hatte mit ihm eigentlich nicht viel zu tun. Was heißt rechts oder links? Politisch rechts oder links? Politisch rechts oder links. Ich wusste dann damals noch nicht mal, was heißt rechts oder links. Ja, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe dann mal nachgedacht und habe das mal irgendwo wohl aufgefasst, was links und rechts heißt. Rechts ist ja klar deutsch und links ist ausländisch. Mhm. So habe ich gedacht. Ich sagte ja, dann wohl eher links, weil ich einen ausländischen Vater habe. Und schon hatte ich das erste, Entschuldigung, den Ausdruck in der Fresse. Mhm, verstehe, verstehe. Und ja, seitdem wurde ich dann auch mitternachts um 24 Uhr Seife im Handtuch und so geknüppelt und sowas, während ich geschlafen habe. Also es, neben dem sexuellen Missbrauch gab es auch körperliche Gewaltanwendungen durch die anderen Schüler. Es war wohl aufgrund dieser körperlichen Gewaltanwendung, habe ich mich eigentlich damals mitten in der Nacht an einen Erzieher gewandt und. Ach du ja. Und dann hat der das mit dir gemacht? Ja. Also ich bin vom Regen in die Traufe gekommen, wenn man so möchte. Wie meinst du? Ich kann mit meiner Freundin drüber sprechen. Ich habe gelernt, einigermaßen drüber zu sprechen, aber es frisst mich irgendwo innerlich auf und ich finde keinen Halt mehr. Ich finde keinen Halt mehr. Mhm. Ich habe die letzten Wochen wirklich, hört sich böse an, das Einzige, was mich am Leben hält momentan, ist meine Tochter. Sag mal, in der letzten Zeit kommen ja sehr viele Berichte auch in den Medien über sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. All diese Dinge, die man so im Fernsehen jetzt hört und sieht, hat das in dir das auch alles nochmal so aufgerührt und dass du das besonders... Das kann man wohl sagen, es hat es aufgerührt. Ich hatte auch mit meiner Mutter ein langes Gespräch. Gott sei Dank verstehe ich mich nach langen Jahren wieder mit ihr. Mhm. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihr, weil sie mir damals, ich hatte es ihr damals gesagt als Kind, sie hat mir damals nicht zugehört. Ah, du hast es ihr gesagt, sie hat dir nicht zugehört und dir quasi auch nicht geglaubt. Nicht wirklich geglaubt. Das heißt, sie hätte dich eigentlich da retten können. Hätte, ja. Mhm. Und du hast ihr das heute mal vorgeworfen? Nicht nur heute, sondern wir haben seit gut einem Jahr da Gespräche und wir nähern uns wieder an. Sagen wir. Wie steht sie denn zu ihrer Entscheidung von damals? Sie ist immer noch dran am, ja, wie soll man sagen, knabbern und aber am heute, Überlegen, warum sie mich überhaupt in dieses Internat gesteckt hat. Aber heute und glaubt sie es dir hoffentlich. Ja, sie weiß immer noch nicht, was sie denken soll. Mhm. Sie ist da unsicher. Ich habe früher als Kind viel gelogen bei sich selbst. Mhm. Braucht man nicht reden. Ja, aber... Ja, nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall zehrt es sehr an mir. Also, Daniel, dann wundert es mich nicht, dass du so seelisch geplagt wirst, wie du es mir am Anfang beschrieben hast. Ich weiß das Dilemma mit diesen Wartezeiten. Dennoch gibt es natürlich in akuten Fällen immer Ausnahmemöglichkeiten. Darüber möchte ich dich jetzt informieren lassen von meiner Psychologin im Hintergrund. Ja. Die Perspektive muss sein, dass du so schnell wie möglich behandelt wirst, vielleicht sogar klinisch behandelt wirst. Das genau ist die größte Angst, was ich habe, dass ich in eine Klinik muss. Warum? Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja doch, alle Menschen, die ich geliebt habe, die in die Klinik gekommen sind gestorben. Davor habe ich, hab ich am allermeisten Angst. Du kannst dir nicht vorstellen, Daniel, wie sehr ich Angst habe. Das glaube ich dir, aber ich will dir mal sagen, es gibt mittlerweile so gute psychosomatische Kliniken, wo man ganz freiwillig hingeht, wo man wunderbar den ganzen Tag betreut wird, wo du offene Gespräche führen kannst mit Ärzten und Psychologen und du rund um die Uhr gut betreut wirst. Richtig. Du bist da, ich will dir mal sagen, du bist da geschützter als in deiner Wohnung. Ja, das ist richtig. Ich habe mich in diverse Arbeiten geflüchtet. Ich habe mich in Supportleitung geflüchtet von einem großen Online-Spiel. Namen sage ich jetzt nicht, ist egal. Über 200.000 Mann habe ich angeleitet. Daniel, ich breche es mal hier ab, weil uns ein bisschen die Zeit wegrennt. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir dich jetzt noch ausführlich im Hintergrund beraten. Ich habe dir jetzt von mir aus mal so meine spontane Sichtweise gesagt. Und ich finde, das ist auch ganz dringend für dich, damit du auf die Füße wieder kommst. Ich will auch wieder auf die Füße kommen. Ja, eben. Deswegen musst du auch dahin, wo ich früher war. So, da musst du auch bereit sein, etwas zu unternehmen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena zurückgerufen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächste Zeit. Und das schaffst du. Ich sag dir, du schaffst das. Okay, super. Alles Gute. Danke dir. Wir melden uns gleich. Ja, ciao. Tschüss. Und um 1.33 Uhr geht's weiter mit Niki. Niki ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Niki, was ist dein Thema? Ja, ich habe ein Eheproblem. Und zwar distanziere ich mich immer mehr von meinem Mann. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 2003 verheiratet. Ja. Und du distanzierst dich immer mehr von deinem Mann. Ja. Warum? Genau. Warum? Ja, es ist so. Also ich fange mal von vorne an. Ich habe ihn 2002 kennengelernt. Und in dieser Kennenlernphase hat er mir erklärt, dass er unter Potenzstörung leiden würde. Das war damals für mich überhaupt kein Problem. Hast du es dann auch gemerkt, dass er Potenzstörungen hatte? Ja, ich habe es dann auch gemerkt. Also ich habe ihn aufgebaut. Und du hast ihn aufgebaut? Ich habe ihn aufgebaut. Das ist ja ein tolles Erfolgserlebnis. Ich habe das selber mal gehabt, in der ersten Ehe. Da habe ich immer mehr, darauf geachtet, perfekt zu sein, als über mich selbst nachzudenken oder an mich in dem Moment zu denken. Mhm. Ja, dadurch hat es bei mir nie geklappt. Und das war jetzt in diesem Fall auch so oder in der damaligen Ehe? In meiner damaligen Ehe war das so. Daher kannte ich das. Mhm. Also du hast ihn aufgebaut, wie hast du es gemacht? Indem du dich besonders um ihn gekümmert hast oder ihn besonders verführt hast oder wie? Wie macht man das? Ja, ich war geduldig, ich habe keine Vorwürfe gemacht, nichts. Mhm. Also ich bin richtig auf ihn eingegangen. Musstest du denn in dieser jetzt aktuellen Ehe dann am Anfang auch wieder so zurückstecken? Ja, ich musste zurückstecken, ja. Okay, erzähl mal weiter. Dann haben wir 2003 geheiratet im Winter. Mhm. Und ab dem Moment hatte er wieder diese Störung. Mhm. Wir hatten keine Hochzeitsnacht, nichts. Und ja, es wurde immer schlimmer. Also ich habe neben ihm gelegen. Und da passierte gar nichts mehr. Hat sich das im Laufe der letzten Jahre überhaupt nicht verbessert? Nee. Nein, also bis heute nicht? Nein. Das heißt, ihr schlaft überhaupt nicht mehr miteinander? Viermal im Jahr. Und das funktioniert dann? Nee, ich habe da nichts von. Es dauert 2 Minuten und dann war es das. Nun sind ja viele Jahre vergangen, 2003. Ja, es sind viele Gespräche gefallen, zwischen die von euch. Mir auskamen. Ja. Hat er sich dann auch medizinisch rundherum durchchecken lassen? Tja, ich habe ihn drum gebeten. Ich habe gesagt, geh zum Urologen, die helfen dir dort, ich gehe auch wohl mit. Hat das gemacht? Ja, ist einmal hingegangen und dann nie wieder. Was hat denn der Urologe gesagt bei dem einen Mal? Das wäre alles in Ordnung. Warst du dabei? Nein. Nein. Das wollte er nicht. Glaubst du, dass der Urologe gesagt hat, es sei alles in Ordnung? Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass es psychisch ist. Mhm. Und dann habe ich ihn jetzt auch zum Psychologen geschickt. Da ist er auch einmal gewesen und dann auch nie wieder. Mhm. Ja, und dann, es sind viele Diskussionen gefallen und da habe ich ihn konfrontiert. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und ich glaube, da fing auch mein Problem an. das Eigentliche, was ich jetzt habe. Dass du dich von ihm distanzierst? Ja, und zwar hat er zu mir gesagt, wenn du Sex willst, dann geh doch auf den Strich, da verdienst du sogar Geld. Ach. Das hat mich sehr verletzt. Ja, das finde ich aber auch, das hätte mich auch verletzt an deiner Stelle. Ich hab wenn er zu dir gesagt hätte, wenn du Sex brauchst, geh in einen Swingerclub. Das wäre auch schon eine krasse Aussage gewesen, aber geh auf den Strich, das ist ja bitter gemein. Ja, er meint, das wäre, er hätte das aus Hilflosigkeit gesagt. Hat er überhaupt keine sexuelle Lust? Doch, aber er macht nichts. Also er sagt ja. Onaniert er? Ja, das ist auch so, da habe ich mich auch gekränkt gefühlt. Ich habe neben ihm gelegen und... dann habe ich mitten in der Nacht mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, ein bisschen später. Und? Ich habe mich ja verletzt gefühlt irgendwo, dann in dem Moment abgestoßen. Ja, klar, ja. Und ich habe auch gefragt, und wie er denn gedacht hat. Gute Frage. Ja. Er sagt, so wüsste er nicht, die Frau wäre kopflos gewesen. Aber er hat auf jeden Fall nicht an dich gedacht. Nee. Glaubst du, dass seine sogenannten Potenzstörungen, dass die eigentlich nur mit dir zu tun haben? Also ich weiß, dass er sie vorher auch schon hatte, in der ersten Ehe, die er hatte. Er war 14 Jahre verheiratet. Könnte das vielleicht sein, dass der Knabe schwul ist? Den Gedanken hatte ich auch, aber das glaube ich nicht. Ich habe schon an so vieles gedacht. Ich glaube eher, dass er zu stressig mit sich ist, mit sich selbst. Er kann nicht ruhig sitzen, er ist immer in Bewegung. Er muss immer was machen, man kann nicht mit ihm mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. Da fängt er schon an zu zucken, als wäre er hyperaktiv. Wie alt ist er? 45. Was macht er vom Beruf? Er geht auf Schicht, Tag- und Nachtschicht, hat er Wechselschicht. Also ein sehr stressiger Beruf. Ja. Der schon sehr an die Substanz geht. Ja. Wechselschicht ist schon hart. Ja. Und er ist immer nur auf den Beinen, er ist... will immer alles perfekt machen. Die Gespräche, die er miteinander führt, führen also zu nichts oder sogar zu Verletzungen. Ja, er fühlt sich immer verletzt. Ja, also. Du bist ja verletzt worden von ihm. Ja, nee, das sieht er nicht. Das sieht er nicht. Auch diese Aussage da mit dem Strich sieht er nicht? Ja doch, das hat er wohl gesehen. Da meinte er nur, es wäre Hilflosigkeit gewesen. Ja, das hast du gerade gesagt, genau, ja. Es verändert sich nichts. Nein, das Problem ist... Ihr hängt auf der Stelle und du hast das Gefühl, ich treibe von dem Mann weg. Ja, wir haben sogar, vor 4 Jahren bin ich schwanger geworden, ich habe einen Sohn bekommen. Wir haben gemeinsam einen Sohn bekommen. Ja, und auch da, ich hatte total wenig Schlaf, wie das so mit dem Säugling ist. Und er war nicht bereit, weil irgendwie, wenn er frei hatte, dass ich mal ausschlafen konnte. Und ich bin so ausgemüht gewesen. In der Zeit. Und ja, ich gehe ja arbeiten. Ich habe ja Wechselschicht. Ich brauche den Schlaf. Liebst du denn diesen Mann, deinen Mann überhaupt noch? Ja, das ist so jetzt mein Problem. Das weiß ich nicht. Was natürlich, weißt du, wenn man schon sagt, ich weiß es nicht, ist das eigentlich schon ein hartes Urteil? Ja, ich habe insgesamt, ich habe ja 2 Kinder mit in die Ehe gebracht. Die jüngste war damals 2, die älteste 9, heute sind sie 9 und 15. Und die jüngste, die hängt sehr an ihm, ja. Und ich habe letztes Jahr versucht auszuziehen. Ich hatte schon eine Wohnung, ich hatte all meine Sachen da, aber die Kleine, die ist so zusammengebrochen. Ich verstehe, das heißt, wenn die Kinder nicht wären, wärst du vielleicht schon weg? Wahrscheinlich. Das verkompliziert natürlich die Situation enorm, ja. Die Kinder, das ist mir klar. Wie ist denn du hast es gerade ja schon so angedeutet, so der normale Alltag ist auch nicht so schön mit ihm. Da kann ich mich jetzt andersrum, ja, ich sag mal so, wir funktionieren. Wie so eine WG. Ja, wir verstehen uns auch gut und wir bauen auch viel auf hier zu Hause. Ist der denn zu dir, was ja in einer normalen Liebesbeziehung, einer guten Ehe auch der Fall ist, auch mal zärtlich... Küsst er dich mal so auf die Wange, streichelt er dich, kuschelt er mit dir, macht er sowas? Ja, morgens bekomme ich einen Abschiedskuss, wenn er zur Arbeit fährt. Na, wenn er wiederkommt, einen Begrüßungskuss. Gut, das ist ritualisiert, ne? Das ist alles ein Ritual und... Aber so zwischendurch mal so herzliche Zärtlichkeiten... Ja, doch, das macht er schon. Deswegen bin ich so irritiert. Ja, aber du bist unglücklich. Ja. glaubst du, dass er letztendlich auch unglücklich ist? Ja. Hm. Und so leben da zwei unglückliche Menschen nebeneinander und schaffen keine Lösung. Ja, und da bin ich so frustriert, weil es gäbe eine Lösung. Wie hieß die Lösung? Er soll zum Psychologen gehen und sich helfen lassen. Wäre denn auch eine Lösung, wenn ihr zusammen zu einem Psychologen gehen würdet? Das wäre auch eine Lösung. Würde er das mitmachen? Das weiß ich nicht. Hast du ihn noch nicht gefragt? Ich habe es ihm angeboten, aber es wurde nicht in die Tat umgesetzt. Weil ihr seid, finde ich, ein Klassiker, ein klassischer Fall für eine Eheberatung. Also idealer geht es gar nicht mehr von den Konstellationen. Ob dabei was rumkommt, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde, man sollte diesen Weg immer versuchen. Es ist ein schwieriger Weg, weil man nicht weiß, auf wen man da trifft. Es kann auch sein, dass man da auf jemanden trifft, mit dem man überhaupt nicht kann und das funktioniert nicht. Mhm. Aber es ist immer gut, eine neutrale Person mit hinzuzuziehen. Mhm. Weil man in Anwesenheit einer neutralen Person bisweilen Sachen sagt, die man sonst dem Partner nicht sagen würde. Und die neutrale Person fragt auch anders, als du ihn fragst zum Beispiel. Ja, obwohl ich mich da ganz schön fit gemacht habe. Ja, aber er reagiert auf dich anders als auf eine neutrale Person. Ja, klar. Resultat einer solchen Beratung kann sein, dass man vielleicht wieder auf die Schiene kommt. Es kann aber auch sein, dass einem das gemeinschaftlich klar wird, es geht nicht mehr. Mhm. Was ja auch ein Vorteil ist. Aber kann das sein, dass vielleicht mein Mann hyperaktiv ist in dieser Richtung und dadurch diese Störung hat? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Das wäre vermessen, wenn ich das jetzt hier sagen kann. Das kann ich gar nicht. Mhm. Aber was ich schon erschreckend finde, ist, dass er kriegt die Situation ja so nun seit Jahr und Tag mit. Ja. Dass er von sich aus eigeninitiativ nichts unternimmt. Der das macht gar nichts. Das finde ich erschreckend. Das finde ich fast schon eine richtige Unverschämtheit der, hier gegenüber. Der wird mich auch so ausziehen lassen. Ach, der würde dich auch ausziehen lassen? Ja. Das wäre ihm auch egal. Ja, der macht nichts. Letztes Jahr wollte ich ja ausziehen. Ich bin ja nur geblieben wegen dem Kind. Der hat sogar geholfen, die Kisten zu packen. Ja, Niki, dann weg von dem Kerl. Bitte? Dann weg von dem Kerl. Was willst du denn noch da? Ich dachte jetzt, dass der zumindest an dir hängt. Aber wenn der dich sogar ausziehen lässt. Ja, er kämpft mich. Er ist nett und freundlich dran. So ganz. Also ich weiß nicht, was mit dem, wie er denkt. Ich bin da so irritiert. Weißt einerseits. Bekommt man ja einen Kuss oder, ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite dann diese Reaktion und das irritiert mich. Das also, passt nicht zueinander. Weißt du, die wenigen Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, die Sache mit dem Strich gehen, jetzt gerade das mit dem Ausziehen, dann die Tatsache, dass er sich überhaupt nicht bemüht, in all den Jahren irgendwas zu verändern, sind für mich so dicke Negativpunkte, dass ich dir guten Gewissens, glaube ich, sagen kann, Geh. Ja. Such dir ein neues Leben. Ich weiß, ist leicht gesagt, auch mit den Kindern. Das muss man dann irgendwie gut hinkriegen. Ja, ich bin dabei. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich baue mir gerade was auf. Ja. Weil ich die Ahnung habe, dass es in die Richtung geht. Ja. Also ich hätte sonst keine Idee. Wirklich nicht. Wenn das so merkwürdig ist. Mhm. Du bist 38 Jahre alt. Du hast jetzt, du kannst ja für dich sagen, dass du so viel Mühe gezeigt hast und Mühe dir gemacht hast. Ja. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Irgendwann muss man konsequent sein. Und wenn der Kerl dann dich sogar gehen lässt, dann will er dich auch nicht. Dann ist er nicht mehr sehr interessiert an dir. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, Niki. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist Stefan. Stefan ist 35. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo, grüß dich. Ja, hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich zunächst einmal eine Frage stellen. Gerne. Nur zu. Ja, und zwar, ich bin etwas aufgeregt. Ja, macht gar nichts. Ja, also ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dich an deine allererste Sendung erinnerst, an deine allererste Domian-Sendung. Ja, an die Sendung erinnere ich mich sehr gut, natürlich. Ich kann mich aber nicht mehr an die Anrufer konkret erinnern. Ja. Weißt du noch, was das Thema damals war? Ich weiß das. Ich glaube, es hieß One Night Stands. Kann das sein? Ja, richtig, genau. Bitte? Ich weiß das, weil ich seit dem ersten Tag deiner Sendung alle deine Sendungen auf Video aufgenommen habe. Nein, wirklich? Und auch alle Sendungen gesehen habe, ja. Alle Sendungen gesehen? Alle Sendungen. Das ist ja spektakulär. Ja. Das ist ja sehr spektakulär. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, vielleicht bin ich ja einer deiner größten Fans, ich weiß. Aber das stimmt, ne? Das erste Thema war One Night Stands. Ja, mhm. Und das hat mich sehr erregt. Weil, das hat dich sehr erregt. Da warst du 20 Jahre alt. Ja. Ja. Und ich, aber das ändert nichts, weil ich habe heute auch noch, ich bin heute immer noch Jungfrau. Und ich habe einen großen Schrank, ich habe mehrere große Schränke hier in meinem Wohnzimmer und da stehen ganz viele Videokassetten und ich habe die erste Sendung habe ich schon auf Video aufgenommen. Das ist ja verrückt. Und seit der ersten Sendung habe ich jede Sendung von dir auf Video aufgenommen. Das ist ja verrückt. Ja, alles auf VHS-Kassetten, das sind diese schwarzen grauen Kästen da, die man heute nicht mehr verwendet, aber ich nehme alles auf. Aber in all diesen Jahren nicht eine Sendung mal verpasst, irgendwie, wo du in Urlaub warst oder krank warst oder irgendwas? Die ein oder andere habe ich verpasst, das gebe ich zu. Ah ja, ja. Aber ich habe eine relativ vollständige Enzyklopädie deiner Sendung. Mann. Ich habe insgesamt 1217 Videokassetten. Irre. Und das sind irre. Alle deine Sendungen. Ja. War das, was du mir erzählen wolltest, oder gab es noch einen anderen Grund des Anrufes? Es gibt noch einen anderen Grund, aber ich wollte das einfach mal erzählen und ich wollte mich sehr herzlich bei dir bedanken. Ja, hör mal, ich bedanke mich bei deiner Treue, dass du so ein treuer Zuschauer und Zuhörer bist. Ja. Ich habe zu danken. Ich bedanke mich bei dir, weil ich habe durch dich so viel erlebt, was ich sonst nie erlebt hätte. Diese ganzen Sexgeschichten und so weiter, das habe ich im wirklichen Leben nicht. Und ich habe das einfach aufgenommen, weil ich das teilweise noch wiedersehen wollte. Ja. Und nochmal anschauen wollte, aber weil mich das so interessiert hat. Mein Lieber, was ist denn da los, dass du jetzt dann noch immer Jungfrau bist? Das hat den Grund, dass ich einfach nicht so gern nach draußen gehe. Warum nicht? Das ist einfach das Problem. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Tageslicht. Ich kann nicht so gern, also ich gehe nicht so gern, ich vertrage das Tageslicht nicht. Ich erleide da einen allergischen Schock. Ach so, das ist eine wirkliche Erkrankung. Das ist eine Erkrankung. Aber ich kann jetzt auch nicht so gern, also ich möchte jetzt nicht so gern darüber reden. Okay, ich will dich ja gar nicht bedrängen. Ich möchte etwas ankündigen, okay. Weil jetzt passiert gleich etwas bei dir. In deinem Studio, jetzt kommt gleich jemand zu Besuch bei dir, in deinem Studio, den du sehr gut kennst. In mein Studio hier? Ja, und ich möchte den jetzt ganz gerne ankündigen. Ja, ich bin jetzt mal ganz platt. Ja, bitte. Ja, und zwar kommt jetzt gleich zu dir der Olli Pocher. Nein. Er kommt jetzt gleich zu dir. Nein. Hallo. Das ist ja verrückt. Er ist es tatsächlich selbst. Ja, natürlich. Oliver. Guten Tag, Jürgen. Das ist ja. Ja, das ist nämlich nicht ohne Grund. Ja. Du bist nämlich gerade von jemandem. Bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja. Ja. Setz dich mir, dann können die Leute dich sehen. Ich hole mir den kleinen Stuhl hier. Ach so, sieht man mich hier gar nicht. Nee, nicht so gut. Hallo, rufen Sie weiter an. Ja, du hast nämlich heute 15-Jähriges. Ja, nicht so ganz genau auf den Tag, aber... Jetzt mach die Sache doch nicht kaputt. Hallo, bist du noch dran? Ja. Stefan. Ich wünsche dir nur mehr alles Gute zum 15-Jährigen. Ja, vielen Dank, Stefan. Stefan, kennt dich der Jürgen sogar? Ja, der kennt mich. Aber er hat dich nicht erkannt, oder? Er hat mich nicht erkannt. Weißt du, wer es ist? Nee. Wer bist du denn? Ach, ich weiß es. Ein Mitarbeiter von mir. Ja, das ist richtig. Ja. Florian. Ich bin völlig irritiert. Dich habe ich gerade im Fernsehen gesehen. Da ist ein Mitarbeiter von mir. Das ist richtig. Träume ich gerade? Nein. Du hast doch gerade noch mit dem Markus Schenkenberger. Das ist richtig. Der Markus Schenkenberger war noch. Den habe ich kurz abgesetzt bei seinem Freund. Den... Und jetzt bin ich bei dir. Ja, ich bin extra nochmal vorbeigekommen, weil du nämlich Geburtstag hast. Da haben wir erstmal ein schönes T-Shirt für dich. Ja. Das ist ja das Motto vom WDR, Color Your Life. Ja. Vielen Dank. Wir waren auch direkt, was macht man bei Freunden, wenn sie... Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich fasse es noch gar nicht. Ja, natürlich. Entschuldigung. Das haben die alle geheim gehalten von mir, meine Mitarbeiter. Ja, die wussten das selber noch nicht, dass das passieren würde. Ja. Wir haben extra eine Karte für dich. Ja. Hier. Ist das eine tolle Karte? Ach, wie süß. Ja. Auf der Karte steht... Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Mach auch mal ruhig das auf. Das schenkt Oliver Pocher mir. Ja? Oh, ja, da ist noch mehr drin. Hier, guck mal. Das nervt fast gar nicht von der Musik. Hier, Gutschein haben wir für dich. Wir haben auch, was du auch gerne hast. Ich war ja Tankstelle direkt um die Ecke. Hier, Stofftier. Das ist genau meins. Und da habe ich was zu kuscheln nachher. Ja, und dann auch immer aktuelle Zeitung. Sehr gut. Die du dir immer da holst. Hier. Kölner Express, Stadtanzeiger. Der Menowin hat Koks schon wieder hier vertickt. Schlimm. Wird der morgen gewinnen? Ich hoffe nicht. Ja. Dann der Kölner Stadtanzeiger. die neue Oho, ja, aber auch die Allrad-Offroad-Magazine, auf die du ja stehst, bekanntermaßen. Man lernt so ein bisschen auch was über deine Persönlichkeit. Hier, ja, falls dir mal langweilig wird, Bastelspaß, die lustigen Singspiellieder. Ja. Ich hoffe, wir grillen gleich. Ach so, das habe ich ganz vergessen, die Blumen. Die riechen sogar noch. Echte so. Blumen? Ja, ja. Das ist ja unfassbar. WDR hat hier keine Kosten und Mühen gescheut. Wir machen schön gleich eine Pulle auf. Das riecht so ein bisschen nach Puff. Riech mal. Ja, ich habe... Wo kommst du her? Ich wüsste jetzt nicht, woher du wüsstest, wie es da riecht, aber... Ich weiß das. Ich war da schon mal. Du nicht? Nein, was soll ich denn da? Doch, beruflich natürlich. Hier, können wir uns schöne Pizza gleich noch warm machen. Es gibt gleich nämlich dann noch mehr. Hier eine Tasse. Oh Mann. Falls wir gleich noch grillen wollen. Die Grillsaison ist ja... Was ist das jetzt hier? Schön, nicht, dass das die Leute hier antören. Das ist wirklich beruflich, was ich gerade... Grillkohle haben wir auch noch. So. Ich bin sprachlos. Ja, 15 Jahre Domian. Ja, dann erklär's doch mal den Leuten. Ach, mein Portemonnaie, hier wird ja mal geklaut. Das kannst du mir auch gleich schenken. Mit Sozial. Gut. Und ein Gutschein von C&A. Ja, ich habe das genommen. Ich habe halt einfach gegriffen, weil es als erstes da war. Und ja, ich dachte, Klamotten kannst du ja immer gebrauchen. Das ist ja schon ein bisschen was. Ich habe ein bisschen nachgeholfen beim Duft. Was für eine schöne Überraschung. Ja, das freut mich. Ich freue mich wirklich da sehr drüber, weil wir so dachten, das versickert so ein bisschen, die 15 Jahre. Und dann kommst du. Ja, man hat sich kurzfristig gedacht, vielleicht wäre das was, worüber du dich freuen würdest. Ja, aber wie? Und das meine ich auch sehr ernst. Das ja, ich freue mich auch. Ja. Ich ehrlich gesagt habe sehr mit dem, für mich ist das etwas schwieriger, gekämpft. Wir zeichnen ja, das kann man ja ehrlicherweise sagen, ein bisschen früher auf. Ja, aber ihr habt heute aufgezeichnet. Wir haben heute aufgezeichnet und ich musste mir doch das ein oder andere Mal ins Gesicht schlagen, um dann wach zu bleiben. deswegen auch große Bewunderung, dass du jeden Nacht sich hier mal reinsetzt. Ja. Und ja, und dann thematisch war es ja heute teilweise nicht ganz so fröhlich die ganze Zeit. Teilweise sehr ernst, ja. Aber wie lange bist du denn schon hier? Ich bin gerade eben angekommen. Du wirst ja bei uns auch zu Gast sein in der Sendung. Nächsten Freitag. Und da zeigen wir dann auch, wie ich jetzt einkaufen war und warum ich das alles habe, warum die auch die Blumen nach Puff riechen. Das stellt sich dann da auch alles raus. Aber das heißt, du hast dich gut informiert über mich, was die Zeitungen anbelangt zum Beispiel. Wir haben von der Redaktion doch, die noch da sind, die zwei. Fertigpizza ist natürlich auch sehr gut, weil ich ja nicht koche, wie du weißt. Aber eine Pizza in den Ofen, das ist immer gut. Das ist so, was man alles gebrauchen kann. Ja, das kann man wirklich gebrauchen. Das ist ja wirklich toll. Eigentlich kommt jetzt mein Lieblingsmoment. Eigentlich möchte ich noch mit jemandem sprechen. Haben wir denn noch jemanden? Gibt es noch jemanden in der Leitung? Stefan ist noch da. Nee, ist es keiner irgendwie... Ist keiner mehr da? Nee. Zumindest jemand, der was Fröhliches zu erzählen hat? Ich überlege gerade, haben wir hier beide so auch schon mal gesessen? Hier haben wir noch nicht gesessen. Nee. Ich war mal bei dir in das der Sendung. In der anderen bei Sendung. WDR. Samstags war das, ne? Das war samstags. Genau. Domian persönlich, oder wie heißt das? Ich weiß es gar nicht, wie das ist. Ist egal, das hat der Plasberg geklaut und macht das jetzt auch. Ja, hat das heute was gebracht mit Herrn Schenken? Wie heißt er eigentlich? Schenkenberg, Markus Schenkenberg. Das war ja früher ein richtiger Schuss. Heißt das, dass du jetzt findest, dass er nicht mehr so gut aussieht? Nicht mehr so, nee, muss ich sagen. Also, ich meine, der ist ja auch schon 45 oder sowas. Ne? Irgendwas irgendwie so in der Richtung, um die 40. Ich meine, der sieht natürlich toll. Ja, er sieht toll aus. Wir haben ja dann einen direkten Körpervergleich gehabt. Aber das ist, ich sag mal so, er wollte das auch nochmal zeigen. Wir haben ihn nicht unbedingt dazu genötigt und war schon sehr lustig. Ja, also. Wer ist denn nächste Woche noch zu Gast in der Sendung bei dir? Du bist zu Gast, ich weiß gar nicht, wer kommt denn noch? Lass mich überlegen. Was bitte? Alicia. Ach ja, wir haben noch eine neue Stand-Up-Comedian, die wir gesehen haben, die ihren ersten Fernsehauftritt haben wird. Ja. Das ist sozusagen Newcomer. Dann haben wir noch da... Ich weiß es selber nicht, mein Redakteur steht hier. Ich weiß gar nicht. Ach, ich hab's ja heute gesagt. Im Aufsager. Ist auch egal. Es kommen noch andere Leute. Du bist da. Das ist ja das was zählt. Nächste Woche Freitag. Nächsten Freitag. Aber es gibt ja auch ganz viel im Sommer, ne? Machst du in Sachen... gar nichts. WM? Nein. Ich gucke nur. Nee, gibt nichts. Ach so. Nee, ich mach gar nichts dieses Jahr zur WM. Also ich habe jetzt einen Song aufgenommen nochmal, aber das war so das Einzige. Aber Sat.1 hat sich entschlossen, kein WM-Programm zu liefern. Verstehe. Und letztes Mal war ich ja noch bei der ARD. Das heißt, da konnte man in der Europameisterschaft ja mitmachen. Ja. Deswegen bin ich nur Fan im weitesten Sinne. Tana, kennst du den? Tana 19 kenne ich nicht, ist aber noch auf Leitung 1. Tana, hallo? Hallo? Ja, Tana, stimmt das? Ja, das stimmt. Hallo. Hallo, hier hallo, ist warte, Jürgen Domian und Oliver Pocher. Wo ist der Stift? Warte. Tana? Mhm. Übernimm du mal. Tana. Okay, Tana, der Oliver spricht mit deine dir. Deine Geschichte. Hallo? Ja. Mhm. Du musst jetzt fragen, was ist dein Thema? Ach so, Tana, was ist dein Thema? Ich hab, bin direkt in deinen Tonfall. Hallo, Tana. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Oliver Pocher und Jürgen Domian. Du hast doch angerufen. Du musst doch wissen. Ja, aber normalerweise ist da ja nur einer. Ja. Das ist richtig. Heute sind es zwei. Ausnahmsweise mal, Tana. Okay. Um was geht's denn bei dir? Ja, also das Problem ist, ich habe das gerade erzählt, das Problem ist, meine Tante, die ist 23 Jahre alt, also ja, ziemlich jung, ja, weil ich bin 19, ja, und mein Onkel, der ist 35 Jahre alt, ja, und mein Onkel, der hat, der ist jetzt zusammen, also der ist verheiratet mit ihr, ja, so, weil das ja meine Tante ist. Wir verstehen. So, ich habe Gefühle für sie, ziemlich starke einfach. Also diese Sache ist Oliver Pocher, der Fachmann, da muss der was zu sagen. Kannst du denn singen? Dann könntest du bei DSDS mitmachen. Ja, nee. Nee. Und wen hast du jetzt wirklich, jemand ist, du bist jetzt wirklich in jemanden verliebt? In die Tante. Ich bin in, ja. Du bist in eine Tante verliebt? Nein, in seine Tante. In seine, ja, Tante, du bist in... Seine Tante, die ist 23. Ja, das ist ja letztendlich jetzt... Ich bin, hallo? Ja, ja, ich bin noch dran, ich höre dir komplett zu. Ja. Ich bin in meiner Tante verliebt, die halt 23 ist. Wer spielt jetzt? Guck mal. Ihr müsst da rumkommen. Ihr müsst rumkommen. Das ist ja unfassbar. Die ganze Redaktion ist da. Meine ganze Redaktion ist da. Alle meine Mitarbeiter kommen rein. Ist noch lange nicht Schluss. Das ist das hier der Party? Das ist hier gut. Das ist aber eine sehr, sehr gelungene Überraschung. Also für die Radio-Zuhörer, fast mein ganzes Team ist hier. Ich habe wirklich nichts davon geahnt, weder von Oliver Pocher noch von den anderen Leuten. Christian Wunderlich ist hier, Simon ist da, Roman Reutmann ist da. Die alte Mitarbeiterin, die langjährige Mitarbeiterin Pamela Kopper ist da und so weiter. Ronald Lohr, super, ich freue mich sehr. Dirk Windhüsen ist da, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass ihr da seid und dass ihr mich überrascht habt. Das Tana, das haben wir geht dir höchstwahrscheinlich am Arsch vorbei, aber... Nein, also ich finde es auch trotzdem, das ist schon eine großartige Sache, die Domian da jede Nacht macht. Also ich will da auch gratulieren. Tana, jetzt haben wir alles dich ein Gute. Bisschen... Ja, das ist ja nett von dir. Tana, jetzt haben wir dich nicht so richtig ansehen können. Kann er Montag nochmal anrufen? Ja, wir telefonieren Montag nochmal, okay? Ist Montag offene Runde? Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Montag, da kannst du drüber reden, aber ansonsten... Und er stört dann auch Oliver Pocher. Das tut mir leid. Ich würde dir gerne ein paar Tipps dazu wirklich geben mit deiner Tante, ja, auch vor allem, wie du so rumkriegen könntest. Aber ja, ich sag nur, bei Menowin hat es auch geklappt. Also wir haben schon geküsst. Siehst Ach, du? Jetzt habt ihr schon geküsst? Ja. Ach, ja. Wir kuscheln vom Fernseher. Ja. Tana, also wir melden uns Montag nochmal. Definitiv, Tana. Okay. Aber das Wochenende kriegst du noch rum. Oder möchtest... Tana, wir stellen dich einfach zu unserem Psychologen durch. Das machen wir mal. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja. Montag sind wir wieder da. Und euch allen danke ich auch nochmal sehr herzlich und bin ganz platt. Ja, das ist auch wunderbar. Das war Domian etwas besonders.